Radgeschichten, ein Podcast über die Geschichte des Radfahrens in Berlin. Hallihallo, du hörst gerade Radgeschichten, meinen Podcast über die Geschichte des Fahrrads und des Radfahrens in Berlin. Der Podcast ist im Rahmen eines Projektseminars im Masterstudiengang Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik mit dem Schwerpunkt Technikgeschichte an der Technischen Universität Berlin entstanden. Allgemein geht es um die Rolle des Fahrrads in Berlin. Vor allem interessieren mich die Veränderungen der Radnutzung über die Epochen hinweg und die Einflüsse, die das Rad und seine NutzerInnen auf Berlin ausüben. Ich habe verschiedene Personen zu diesen Themen befragt und schlage einen Bogen von der Entwicklung des Fahrrads über seine Rolle im Deutschen Kaiserreich und der Weimarer Republik bis hin zur DDR und aktuellen Debatten um die Rolle des Fahrrads in der Großstadt Berlin. Für den ersten Teil habe ich mich mit Benjamin Huth getroffen. Der freie Historiker und Autor hat als Museumspädagoge und kuratorischer Mitarbeiter für das Deutsche Technikmuseum Berlin gearbeitet und sich dort intensiv mit der Geschichte des Fahrrads befasst. Wir sprechen über die Entwicklung des Fahrrads und seine Rolle im Deutschen Kaiserreich, dem Ersten Weltkrieg sowie der Weimarer Republik. Seit wann gibt es denn das Fahrrad überhaupt und wie ist es entstanden? Ja, seit wann gibt es das Fahrrad, ist eine gute Frage, denn die Frage heißt, seit wann gilt das Gerät, aus dem das Fahrrad entstanden ist, als Fahrrad? Also letztes Jahr haben wir den 200. Geburtstag des Fahrrades gefeiert. Landläufige Meinung ist, dass Karl Dreis mit seiner Laufmaschine sozusagen den Ursprung gelegt hat. 1817 im Sommer ist er das erste Mal damit in der Öffentlichkeit gefahren und hat auch gleich einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt, ist eine Strecke von, ich glaube, 10 Kilometern in der Stunde gefahren, was für damalige Verhältnisse schneller als die Postkutsche war. Und man konnte das ganz gut nachvollziehen, denn er ist auch wirklich eine Postkutschenstrecke gefahren, denn er brauchte einen guten Untergrund, um mit seiner Laufmaschine unterwegs zu sein. Was ist eine Laufmaschine? Für die Hörer am leichtesten vorzustellen, würde ich sagen, es ist so eine Art Leiterwagen, so ein Holzwagen, wie man ihn vielleicht noch kennt, der Länge nach durchgesägt zum Draufsitzen. Das heißt also, es ist ein Holzgestell, vorne und hinten ein Rad. Das vordere Rad ist in einem Drehschemel gelagert. Das heißt also nicht, wie man es heute kennt, mit so einem durchgesteckten Rohr, sondern wirklich ein relativ komplexes Konstrukt, in dem das Rad aufgehängt ist, damit es lenkbar ist, denn das braucht man zum Balancieren. Obendrauf ist ein Sitz montiert und Antrieb, der Antrieb geschieht dadurch, dass man sich mit den Füßen vom Boden abstößt. Das heißt also, so eine Pendelbewegung ausführt, so wie man es heute von den Laufrädern, die die kleinen Kinder haben, kennt. Allerdings hieß es nicht Laufrad, sondern Laufmaschine. Das Laufrad war zur damaligen Zeit schon in Benutzung. Das ist nämlich der Antrieb von Turmkränen gewesen seit dem Mittelalter. Also eine Art Pferdegöbel, wo Menschen drin laufen. Dementsprechend halt ein anderer Begriff. Ob das jetzt wirklich schon ein Fahrrad ist im herkömmlichen Sinne, eine wichtige Sache fehlt auf alle Fälle, nämlich das Pedal. Aber kurz noch zu Herrn Dreis. Der ist seines Zeichens Forstmeister gewesen, aber zum Erfinden freigestellt. Also hatte ein ganz nettes Leben wahrscheinlich, weil er viel Freizeit hatte. Und warum er nun gerade das Fahrrad erfunden hat oder diese Laufmaschine, da streiten sich die Geister drüber. Es gibt sicherlich einige Sachen, die da Auslöser für waren, aber letzten Endes, wie bei vielen Erfindungen, kann man sagen, die Zeit war einfach reif dafür, so ein Gerät zu entwickeln, was losgelöst von Tierkraft dafür sorgt, dass der Mensch sich frei bewegen kann. Er hat selber versucht, seine Maschine zu vermarkten, hat sich so eine Art Patentschutz darauf geben lassen, hat nicht sonderlich viel Erfolg damit gehabt. In Frankreich gab es sowas wie ein Patent schon. Deutschland war zu der Zeit noch mit den ganzen Kleinstaaten sehr zersplittert und außerdem durfte er als quasi hauptamtlicher Erfinder und vom Staat bezahlt gar kein Patent für sich so richtig anmelden. Er hat so ein Privileg gehabt, was ihn für eine beschränkte Zeit, ich glaube 10 Jahre, so das Exklusivrecht da in Baden gegeben hat, aber er konnte es auch nicht so richtig durchsetzen, denn jeder Stellmacher, der so einen Teil mal gesehen hat oder der so eine Zeichnung gesehen hat, konnte das nachbauen. Letzten Endes hat er versucht, Lizenzmarken zu vergeben und Originalzeichnungen zu verkaufen, aber mit relativ mäßigem Erfolg. Dennoch hat sich die Laufmaschine tatsächlich über Europa verbreitet, vor allen Dingen in Frankreich und England war das sehr beliebt. Die Firma Johnson in England hatte sogar eine Lizenz von Dreis erworben und er hat die Laufmaschine auch weiterentwickelt, hat dann diese schwierige Konstruktion mit dem Drehschemel vorn abgeändert und hat tatsächlich diesen durchgesteckten Lenker, wie wir ihn kennen, schon bei diesen Holzrädern eingeführt, war dann in Metall ausgeführt. Und bezeichnenderweise nannten die Engländer diese Maschinen, auf denen er unterwegs war, Hobby Horse. Der Begriff Hobby, den wir so kennen, stammt daher tatsächlich. Und der deutsche Begriff, was ist denn dein Steckenpferd, hängt damit zusammen. Also Hobby Horses waren eben so Kinderspielzeugpferde, die man sich entweder umgeschnallt hat oder eben wie so ein Steckerpferd, wie man kennt, unterwegs waren. Und diese Hobby Horses waren dann eben die Kinderpferde für die Erwachsenen. Aber natürlich nur für die Erwachsenen, die sich es leisten konnten. Das war also ein Spiel- und Sportgerät für die Reichen, könnte man sagen. Eine wichtige Sache, wie ich schon gesagt habe, fehlt noch zum Fahrrad, nämlich der Pedalantrieb. Bis zudem hat es ungefähr 50 Jahre gedauert. Ganz genau weiß man nicht, wann er erfunden wurde. Und man streitet sich immer noch, von wem. Ein gewisser Herr Lallement und ein Herr Michaud haben beide so das Anrecht, die Ersten gewesen zu sein, zumindest für sich reklamiert. Wahrscheinlicher ist es, dass es Pierre Michaud war, ungefähr um 1864. Er hat am Vorderrad eine Tretkurbel befestigt. Fest, das heißt, die dreht sich jedes Mal mit, wenn das Rad sich dreht, sobald das Ding anfängt zu rollen, dreht sich auch diese Tretkurbel. Und das Hauptargument gegen das Fahrradfahren zur damaligen Zeit waren die schlechten Straßenverhältnisse vor allen Dingen. Also es ist immer noch eine Holzkonstruktion, zumindest in der Anfangszeit gewesen. Nicht in der Anfangszeit, sondern auch in der Anfangszeit von Michaud sozusagen. Die Reifen sind Stahlreifen, damit die Holzräder nicht auseinanderfallen. Und das heißt, auf den Straßen der damaligen Zeit, die, wenn sie gut waren, gepflastert waren, rumpelt das ordentlich. Und Fahren macht keinen großen Spaß. Außerdem ist der Reibungskoeffizient zwischen Metall und Stein nicht so sonderlich toll, sodass es spätestens, wenn es nass wird, extrem schwierig wird, überhaupt irgendwie Kraft auf die Straße zu bringen, geschweige denn dann, um die Kurven gut und sicher zu fahren. Michaud hat relativ flink dann eine Firma gegründet mit noch ein paar Leuten, die ihm Geld dazu gegeben haben und hat die Teile angefangen in Serie zu fertigen. Dann schon mit neuen Werkstoffen gesenkt geschmiedete Rahmen. Gesenkt geschmiedet heißt, es gibt eine Form, in die wird das heiße Metall reingedrückt und dann eben mit dem Hammer reingeschmiedet. Und das heißt auch, Metall ist ein Werkstoff, der sehr schwer ist. Die Dinger waren wirklich sauschwer. Also die ersten Laufmaschinen von Dreis, man hat die Originale durchgewogen, kommen so auf 17 Kilo tatsächlich. Also gut gelagertes, leichtes, trotzdem stabiles Holz, filigran gearbeitet. Diese gesenkt geschmiedeten Teile, da kommt schon alleine der Rahmen auf 30 Kilo und das gesamte Gefährt so um die 40, 50 bis 60 Kilogramm. Das heißt was ganz anderes, vom Fahrgefühl auch her. Aber eben tatsächlich das erste Mal, dass wirklich gefahren und nicht so eben halb gelaufen wird damit. Also aus den Laufmaschinen werden Fahrmaschinen bei Michaud. 1867 wurden auf der Weltausstellung in Paris zwei so eine Dinger vorgestellt. Nicht von Michaud, sondern von einer anderen Firma. Aber das löste einen europaweiten Boom und auch nach Amerika kam der Boom, kam diese Welle recht schnell des Fahrradfahrens aus. Und zu der Zeit wurden dann auch die ersten Straßen in Paris asphaltiert tatsächlich. Noch ein einfacher Gussasphalt, also noch nicht mit dem heutigen Straßenbelag zu vergleichen, aber schon sehr viel besser und nicht so rumpelig wie dieses Straßenpflaster. Allerdings war das Fahrradfahren in den meisten Städten, wo es aufkam, relativ flink verboten. Also selbst Mannheim hat haben Dreis relativ flink das Laufmaschinenfahren in Mannheim selbst verboten, sodass man nur draußen damit unterwegs sein konnte, offiziell zumindest. Aus Berlin gibt es um 1869 die ersten Berichte, dass wohl des Nachts im Tiergarten junge Leute mit Fahrmaschinen unterwegs gewesen sind. Das heißt, die sind dann wahrscheinlich schon Michaud-Räder gefahren und nachts, weil es nicht erlaubt war, und im Tiergarten, weil es dort eben schon diese festgetrampelten Fußwege gab. Also auf den Straßen gepflastert, fuhr sie tatsächlich nicht sonderlich gut, aber auf diesen festgetretenen Sandwegen, wie man sie ja heute auch noch im Tiergarten findet, das sind natürlich nicht mehr die Originalwege von damals, aber so vom Bestand her kann man sich es einfach so vorstellen, auf denen fährt sie es einigermaßen gut. Und da waren die ersten Leute unterwegs. Bei den Michaud-Rädern, wie gesagt, ist es technischerweise so, dass die Pedale fest mit dem Vorderrad verbunden ist. Das heißt, einmal treten heißt eine Radumdrehung. Um 1865 gab es das erste offizielle Fahrradrennen tatsächlich. Und das heißt schon, dieses Sportgerät wurde natürlich auch genutzt, um sich gegenseitig damit zu messen. Und einen großen Einfluss darauf, wie schnell man sein konnte, hatte natürlich das Sportgerät. Also umso größer das Vorderrad, desto schneller bin ich, denn mit einmal Tränen rolle ich einfach viel weiter. Das heißt, die Räder vergrößerten sich so schon immer weiter bei diesen Michaud-Rädern und mit den neuen Techniken dann die dann aus der feineren Mechanik und der Industriefertigung kamen, wurde dann das Hochrad entwickelt. Das erste wirkliche Hochrad, das ist 1870 gebaut worden, das Ariel aus England. Und das hat auf Zug belastete Speichen, die gab es schon bei einigen Michaud-Rädern, aber eben noch nicht in Serienfertigung. Und durch diese Zugbelastung der Speichen konnte man sehr viel größere Räder, sehr viel stabilere Räder bauen. Und das Vorderrad ist dann bei 1,50 Meter bis 1,60 Meter gewesen. Rennmaschinen sind dann über Gestänge angetrieben, bis zu 3 Meter hoch gewesen tatsächlich, also Durchmesser des Vorderrades. Ja, man sitzt da oben ganz gut, hat einen guten Überblick über den Verkehr. Aber man hat halt das Problem, dass man sehr weit oben sitzt tatsächlich. Und Kopfstürze waren keine Seltenheit. Das heißt, das Vorderrad blockiert aus irgendwelchen Gründen. Also man bleibt im Schlagloch stecken. Der Hund, den der Bauer auf einen gehetzt hat, verheddert sich im Vorderrad oder was auch immer. Das Vorderrad blockiert und der Sturz geht direkt nach vorn. Und im Zweifelsfall klemmt man auch noch sein Knie unterm Lenker ein und kommt nicht vom Fahrrad weg. Und das heißt, der Schädel schlägt direkt senkrecht auf den Erdboden auf, was doch zu einigen Ableben geführt hat in der damaligen Zeit. Und das Hochrad war sehr gefährlich. Nochmal zum Straßenbelag zurück. Also die Hochradfahrer hatten den Vorteil, dass das Rad größer war, deswegen die Unebenheiten der Straßen nicht so doll zu spüren waren. Trotzdem fuhren die natürlich lieber auf dem Fußweg. Und genau deswegen wurde das auch ziemlich bald reglementiert. Wenn es nicht gänzlich verboten wurde, das Hochradfahren in den städtischen oder ländlichen Bereichen, dann wurde doch gesagt, die sollten doch wenigstens auf der Straße fahren. Und da gab es ja schon jemanden, der auf der Straße unterwegs war, nämlich die ganzen Fuhrwerksbesitzer, was zu den nächsten Auseinandersetzungen führte. Nämlich zwischen denen, die mit den Pferden unterwegs waren und denen, die mit dem Hochrad unterwegs waren. Damit die Leute auch erkennbar waren auf ihren Hochrädern, wurden tatsächlich ab 1880 rum, wobei da das Hochrad lang schon zu Ende geht, Nummernschilder für Hochräder und Fahrräder eingeführt. Das heißt, wenn dann irgendein Unfall passiert war, hieß es dann nicht mehr, der junge Mann mit dem Fahrrad hat mich umgefahren, sondern der Schutzmann konnte fragen, was hat er denn für eine Nummer gehabt, sodass die Leute wenigstens eindeutig zuordnenbar waren. Und das heißt, wenn wir uns mit der Zeit der Weimarer Republik beschäftigen, die kommt ein bisschen später, aber in der Vorzeit des Kaiserreiches, also 1871, ist es die Zeit der Hochräder, mit der wir uns da beschäftigen müssen. 1871 ist der Deutsch-Französische Krieg mit Reichseinigung und so weiter. Zu der Zeit sind wahrscheinlich schon ein paar Hochräder im Militär im Einsatz gewesen, aber noch sehr sporadisch als Melder. Das kam erst alles ein bisschen später. Ja, wie gesagt, das Hochrad ist gefährlich. Wenn man da oben fährt und anhält, sollte man schon zur Hälfte runtergeklettert sein, denn sonst kippt es nach rechts oder links und ist nicht mehr so richtig kontrollierbar. Und es sind eigentlich nur sehr mutige Leute gewesen, die das gefahren sind und eben auch immer noch gut betuchte Leute. Es gab schon die ersten Radfahrclubs zur Zeit, die wurden tatsächlich seit 1869 gegründet. Erst in Frankreich, dann in Deutschland gab es auch die ersten. Und in diesen Clubs traf man sich eben, um zu fachsimpeln, sich über die neuesten Errungenschaften am Rad auszutauschen. Manche von denen hatten auch eigene Rennstrecken tatsächlich, so kleine Ovale aus Holz mit gestampften Wegen oder sowas, dass man auch mal das Fahrrad ausfahren konnte, was sonst im normalen Straßenverkehr nicht möglich war. Und man tauschte sich dann eben über die tollsten Sachen aus, die man sich so kaufen konnte für sein Hochrad. Die elektrische Beleuchtung wurde fürs Hochrad zuerst entwickelt tatsächlich. Man tauschte sich aus, wie man sich gegen alle Leute zur Wehr setzen kann, die nicht sonderlich viel vom Fahrradfahren halten. Also man sagte, wo man sich die besten Fahrradfahrerpeitschen kaufen kann oder so einen Schlagring mit kleiner Schreckschusspistole drin, dass man auch den Hund vertreiben kann. Lauter so eine tollen Sachen wurden da angeboten und verkauft. Und da es so gefährlich war, fuhren eben, wie gesagt, nur die mutigsten Leute mit dem Hochrad. Das wurde erst mit dem Niederrad besser. Das Niederradzeichen sieht dadurch aus, dass die beiden Funktionen, nämlich Antrieb und Lenkung, auf die beiden Räder verteilt sind. Das heißt, der Antrieb geht über den Kettentrieb, wie man ihn heute kennt, aufs Hinterrad und die Lenkung ist auf dem Vorderrad. Das hat den großen Vorteil, dass man den Lenker nicht mehr so sehr festhalten muss, weil man ja sonst immer gegenhalten muss gegen das Treten. Viele sagen, das Hauptargument für die Einführung des Niederrades sei tatsächlich die Sicherheit gewesen. Da kann man sich allerdings drüber streiten. Mit dem Hochrad ist es extrem schwierig, bergauf zu fahren. Der Schwerpunkt beim Bergauffahren verlagert sich auf das hintere kleine Rad, was nicht angetrieben ist. Und das vordere große Rad, was angetrieben ist, hat immer weniger Last und kann deswegen immer weniger Kraft übertragen. Das heißt, berghochfahren ist relativ schwierig. Und da kommen wir auch schon zum Einfluss von Sport auf die Fahrradkultur. Viele neue Entwicklungen wurden tatsächlich über sportliche Großereignisse der breiten Öffentlichkeit vorgestellt und konnten sich dadurch durchsetzen. Also, das erste Niederrad wurde natürlich in dem Rennen vorgestellt, nämlich ein Rover gegen ein Und Rovers das erste in Serie gefertigte sozusagen Niederrad, 1885 kam das auf den Markt, gegen ein paar bekannte Hochradfahrer. Und das Rennen, man sucht sich natürlich eine Strecke aus, wo es ein bisschen bergig ist, denn dann müssen all die Hochradfahrer bergauf absteigen, während man auf dem Niederrad einfach vorbeiradeln kann. Und relativ flink war klar, das Niederrad kann sich ob seiner technischen Überlegenheit sozusagen gegen Hochräder leicht behaupten. Hat allerdings noch einen großen Nachteil gehabt, es waren immer noch Vollgummireifen. Das heißt, es rumpelt ordentlich und die kleineren Räder sorgen auch dafür, dass man jedes Schlagloch ordentlich mitnimmt, während die großen Räder von den Hochrädern eben das Fahren etwas angenehmer gestalteten. Dem schaffte dann ein gewisser Herr Dunlop abhilfe, der 1888 zum zweiten Mal die Luftbereifung erfand. Es gab jedenfalls Patentstreitigkeiten. Aufgrund dieser Patentstreitigkeiten hat Dunlop sein Patent, was er angemeldet hatte, verloren. Und daraufhin wurde der Luftreifen von sehr vielen Firmen hergestellt und deswegen erschwinglich für viele Leute, die sich ein Fahrrad leisten konnten. Und damit konnte er sich durchsetzen ab ungefähr 1890. Und der Luftreifen sorgte halt dafür, dass diese Rumpelei auf den Straßen aufhört und es angenehmer zu fahren wird. Und dann sind wir quasi schon am Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts angekommen. Ja, sind wir quasi jetzt im Kaiserreich. Genau, wir sind angekommen. Im Kaiserreich angekommen. Genau, es ging ja jetzt ganz viel um technische Entwicklung. Ja. Genau. Wie sieht es denn quasi im sozialen Bereich, also welche Rolle hatte das Fahrrad überhaupt dann im Kaiserreich und auch im Ersten Weltkrieg und danach in der Weimarer Republik? Zunächst war es ja, wie schon mehrfach erwähnt, ein Spielzeug für die Reichen. Dass es sich wirklich in die Masse entwickelte, das Fahrrad kam tatsächlich erst um 1890 bis 1900. Zu der Zeit schossen die Fahrradfirmen wie Pilze aus dem Boden und die Fahrräder wurden auch an der Mode ausgerichtet. Das heißt, es gab jedes Jahr eine neue Kollektion und wer wirklich was auf sich hielt, kaufte sich auch jedes Jahr das neue Fahrrad aus der neuen Kollektion oder wenigstens so alle 2-3 Jahre. Und Gebrauchträder kamen auf den Markt. Irgendwann war der Markt gesättigt in den herstellenden Nationen, insbesondere England war relativ bald gesättigt. Und dann ging der Export los und die haben sich einen Preiskampf sondergleichen geliefert. Und mit diesem Boom und auch dem Niedergang von vielen Firmen, die dann eben bankrott gingen, aus der Konkursmasse dann günstig Räder abgegeben haben, konnten sich mehr Leute solche Fahrräder leisten. Und zu der Zeit kam es tatsächlich dann auch auf, also wir reden so um 1900 rum, dass es Ratenzahlungen gab. Das heißt, auch die Arbeiter damals konnten dann anfangen, sich zumindest billige Räder über eine Ratenzahlung über ein Jahr oder über 2 Jahre gestreckt zu leisten. Und das brachte schon auch eine große gesellschaftliche Veränderung tatsächlich mit sich. Denn vorher war es so, ein Industrie- oder Industrieller hat seine Fabrik gebaut und dann eben das Arbeiterviertel direkt daneben. Und das heißt, er war eigentlich Besitzer sowohl der Fabrik als auch der Leute, die darin arbeiten, denn das waren seine Mieter. Und mit denen konnte er relativ viel anstellen und verfahren, wie er wollte. Und das löst sich dann auf, also mit dem um 1905 oder bis 1910 rum, haben viele Leute tatsächlich einen Arbeitsweg von ungefähr 10 Kilometern gehabt. Und das heißt, zu Fuß eine Stunde, aber relativ flink in der Stadt unterwegs zu sein, eher so 1,5 Stunden bis auf Arbeit und dann wieder zurück. Damals noch so 10 bis 12 Stunden Schichten, das heißt, da ist nicht mehr viel vom Tag übrig. Und das Fahrrad sorgt tatsächlich dafür, dass die Leute aus diesen Arbeitervierteln wegziehen können oder sich freier sozusagen ihren Wohnraum aussuchen können und auch mehr Lebenszeit übrig haben. Und es sorgt auch dafür, dass sie sich treffen können, zum Beispiel zu gemeinsamen Radtouren und in der Zeit unter keinerlei Kontrolle stehen, weil halt niemand mit ihnen mitfahren kann. Also sie fahren einfach aus der Stadt raus, fahren irgendwo in den Wald oder hier im Brandenburger Land sozusagen irgendwo übers flache Land und sind dort unter sich und können ihre Gedanken austauschen. Mit der Aufhebung der Sozialistengesetze wurde das dann auch wirklich möglich und es bildeten sich die ersten Arbeiterradfahrer, ja, Clubs, Vereine heißen die, Radfahrervereine. Genau, der erste ist 1893 gegründet worden, ist dann aber relativ flink wieder aufgelöst worden und 3 Jahre später wurde dann der Arbeiterradfahrbund Solidarität gegründet und der ist relativ lang bestehen geblieben und war letzten Endes der Sozialdemokratie sehr nahe, wurde von der Partei ein bisschen argwöhnisch beäugt, weil sie sagten, naja, ob die wirklich jetzt mit Partei so viel zu tun haben, wenn sie mit ihren Rädern eher durch die Gegend fahren, ist ja doch eher so ein Sportverein. Wobei die Leute, dieser Verband selber, nicht so sehr viel auf Sport Wert gelegt hat. Also Sport war tatsächlich immer noch sowas für die höher gestellten Leute, damit wollten die nicht so viel zu tun haben. Die wollten eher so gemeinsame Radtouren machen oder Radwandern. Radwandern ist auch in den 1890er Jahren erst in den USA bekannt geworden, dann nach Europa gekommen. Und das heißt, in der Zeit bricht diese ganze Sache auf. Also sozusagen dieses Gefühl, ich habe da ein Ding und das ist ein Gerät für die Freiheit. Ich kann da hinfahren, wo ich will. Das ist ein Gefühl, was heute hauptsächlich mit dem Automobil verbunden wird eigentlich. Aber das entstand tatsächlich mit den Fahrrädern. Und das hat auch zum einen zur Emanzipation der Arbeiter geführt, aber eben auch zur Emanzipation der Frau, wenn sie sich solche Gerätschaften halt leisten konnten. Also das ist wirklich eine Sache, die erst in den oberen Schichten stattgefunden hat. Aber die Frauen, die sie dann gewagt haben, eben Hosen anzuziehen und nicht mehr mit ihren Röcken unterwegs zu sein und dann einfach rauszufahren, die waren zumindest in der Zeit, in der sie unterwegs waren, keiner Kontrolle mehr unterstellt. Also ihr Vater hatte keine Kontrolle mehr über sie, ihre Familie und auch ihr Ehemann waren halt weit weg. Dementsprechend hat das zur Emanzipation sehr beigetragen. Wobei zur damaligen Zeit halt noch hin und her diskutiert wurde, ob Radfahren überhaupt gesund ist. Also bei den Männern ging es los, können Männer überhaupt Radfahren? Das ist doch sehr schlecht für ihre Zeugungsfähigkeit. Und genau dieselbe Diskussion ging dann auch los bei den Frauen. Da gab es dann so einige Ärzte und Doktoren, die dann große Abhandlungen darüber geschrieben haben, wie das denn ist, ob das denn überhaupt zuträglich für den Bewegungsapparat und für alle inneren Organe und der Geschwindigkeitsrausch, der da ausgelöst wird und all diese vielen Dinge, die da hin und her diskutiert wurden. Mittlerweile wissen wir, dass Radfahren einigermaßen gesund ist, wenn man nicht gerade durch die Stadt fährt und so als lebendiger Partikelfilter unterwegs ist und wenn man nicht gerade umgegeigt wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ein wichtiger Player im Kaiserreich ist natürlich das Militär gewesen, das dem Rad nicht sonderlich zugeneigt war am Anfang. Also so selber strampeln und so sich bewegen. Also wer was auf sich hielt, ein ordentlicher Offizier, ritt zu Pferde natürlich und hat dementsprechend andere für sich arbeiten lassen. Ein großer Umschwung kam da 1893. Das Militär machte regelmäßig alle 2 Jahre sogenannte Parforce-Ritte. Also so richtig weite Strecken am Stück mit dem Pferd unterwegs. Eine der berühmtesten Strecken war Wien-Berlin. Und 1893 gab es da einen Offizier, der das tatsächlich in reichlich 3 Tagen geschafft hat, diese Strecke, und sehr stolz darauf war. Einige Radfahrer haben gesagt, okay, fahren wir auch mal Wien-Berlin. Und der schnellste von denen ist tatsächlich deutlich unter 2 Tage unterwegs gewesen für diese Strecke. Und das hat dann tatsächlich auch das Militär überzeugt und gesagt, okay, mit diesem Teil müssen wir uns beschäftigen, besser als ein Pferd. Das ist ja meine Ansage dazu. Ja, es wurden einige große Hersteller eingeladen, doch Militärräder vorzustellen. Und es gab dann eben auch so verschiedene Versuchsanordnungen eben. Wie kommen wir damit quer übers Feld, wenn es doch umgeackert ist mit dem Fahrrad, irgendwie auf dem Rücken oder irgendwas? Wie ist es auf der Straße? Wie sind Reparaturanfälligkeiten und so weiter? Wie kann man ein Gewehr darauf transportieren? Also so eine Feinheiten wurden da alle diskutiert und vorgestellt. Und dann gab es eben so einige Hersteller, die dann Militärräder tatsächlich produziert haben. Ja, im Militär gab es 2 verschiedene Fahrradtypen. Nee, es gab eigentlich mehr, aber es gab 2 unterschiedliche wichtige Gruppen. Es gab einmal Radfahrertruppen. Das heißt, es waren sozusagen ganze Truppen, wo alle ein Fahrrad hatten. Und Truppenradfahrer. Das heißt also, zu einer gewissen Mannstärke gehörten eben 2, 3, 4 Radfahrer dazu, die dann als Melder genutzt wurden, als Späher genutzt wurden oder was auch immer. Das Fahrrad hat den großen Vorteil, schneller zu sein als zu Fuß. Hat den großen Vorteil, ich muss das Maschinengewehr nicht tragen die ganze Zeit. Also die schweren Maschinengewehre zum Beispiel im Ersten Weltkrieg. Um so ein Ding mitzunehmen, braucht man eigentlich 3 Leute. Einer schleppt das Gewehr, einer schleppt das Stativ und einer die Munition und vielleicht noch einen 4. zum Abwechseln. Mit dem Fahrrad ist es ganz einfach, es sind 2 Leute, die hängen sich das Teil auf den Rahmen und fahren los, bauen das irgendwo auf und sind sofort einsatzfähig. Und bauen das auch flink wieder ab und sind flink wieder weggefahren. Also Radfahrer haben tatsächlich durch ihre hohe Geschwindigkeit und dass sie leise sind, sich unauffällig fortbewegen können, einen großen strategischen Vorteil. Und im ersten großen industriellen Krieg, also wir reden über den Ersten Weltkrieg, waren auch viele Radfahrer im Einsatz tatsächlich, zumindest in der ersten Phase, als es noch ein Bewegungskrieg war. Ungefähr 250.000 Fahrradfahrer und Räder dementsprechend sind im Krieg unterwegs gewesen. Da sind einige dabei gewesen, die ihr privates Fahrrad mitgebracht haben in den Krieg und gesagt haben, ich kann gut damit umgehen. Und einige, wie gesagt, die über den militärischen Weg damit ausgestattet waren. Allerdings ist der Erste Weltkrieg eher für ein anderes kettenbetriebenes Fahrzeug berühmt geworden, nämlich den Tank. Das genaue Gegenteil vom Fahrrad eigentlich, nämlich höllisch laut, sehr langsam. Also die sind damals so mit 6 Stundenkilometern gefahren, aber walzen eben alles platt. Und obwohl sie militärisch keinen so großen wirklichen Sieg erringen konnten. Also alle Vorstöße, die England und auch die Amerikaner da gemacht haben und auch die Franzosen sind relativ bald wieder zurückerobert worden in diesem Stellungskrieg. Aber die psychologische Wirkung auf Leute war natürlich sehr viel größer. Aber das führt ein bisschen weg vom Fahrrad. Während des Ersten Weltkrieges war ja Deutschland abgeschnitten von, vom Welthandel. Das heißt, so Sachen wie Gummi zum Beispiel waren in Deutschland nicht mehr zu bekommen. Dementsprechend wurden Fahrradreifen, Autoreifen und so eine Sachen gesammelt fürs Heer. Und dann eben wieder ja, benutzt, also sozusagen als Sekundärrohstoff benutzt für die Dichtung an den Gasmasken, für alles Mögliche. Das heißt, Fahrradfahren wurde entweder sehr unbequem, weil man sich irgendwie mit Not behelfen musste. Also es gab Notbereifung mit Leder. Es gab Leute, die einfach so ein dickes Seil da sich rumgewickelt haben, um ihre Räder, um irgendwie fahren zu können. Es gab aber auch ein paar Leute, die nachweisen konnten, dass sie kriegswichtige Arbeit tun und zum Beispiel für den Weg zur Arbeit dann eine Sondererlaubnis bekommen haben. Sie dürfen für den Weg zur Arbeit ihr Fahrrad mit Gummireifen benutzen. Da kann man zum Beispiel im Archiv des Technikmuseums solche wundervollen Sachen finden. Sehr spannend zu sehen. Nach dem Ersten Weltkrieg ist das Fahrrad natürlich weiterhin Rückgrat Individualverkehrs gewesen. Ja, es entwickelt sich halt weiter. Also die Leute kaufen weiterhin Fahrräder. Es führt weiterhin dazu, dass so das Gefühl von Freiheit da auch geschaffen wird. Natürlich tritt dann so ein Fall von Motorisierung ein. Also in den 20er Jahren nach der Inflation stellt man fest, okay, Geld ist nicht so werthaltig. Wer genug Geld hat, investiert in irgendwas Bleibendes. Also wer sich nicht viel leisten kann, investiert in ein Fahrrad. Wer sich ein bisschen mehr leisten kann, dann eben schon in ein Motorrad. Und die reichen Leute halt in Autos oder in andere Dinge, in Villen, Schlösser, was auch immer. Boote, Schiffe, Flugzeuge, keine Ahnung. Flugzeuge nicht so viel nach dem Ersten Weltkrieg, das ist Blödsinn. Genau, also tatsächlich auch die Inflation oder zumindest die Nachinflationszeit bringt nochmal einen großen Mobilitätsschub. Man verbindet den sehr Mobilitätsschub immer so mit Automobil tatsächlich, aber selbst Hitler hat es ja nicht geschafft, Deutschland zu automobilisieren. Das war zwar seine große Idee da mit dem KDF-Wagen, aus dem später der Käfer wurde, und dem groß, zumindest propagandistisch ausgeschlachteten Autobahnbau, aber die Hauptlast des Individualverkehrs trug zu der Zeit noch das Fahrrad. Das wandelt sich erst in den 60er Jahren in der Bundesrepublik und in der DDR erst, ich glaube, bis zur Wende nicht, weil an Fahrräder kam man ran, auf einen Trabi musste man eine ganze Weile warten. Also das Bild, was wir da haben, ist eigentlich ein bisschen falsch. Schlicht und ergreifend falsch. Wir machen an dieser Stelle erstmal einen Punkt. Da das Gespräch ziemlich lang geworden ist, habe ich es nämlich in zwei Teile geteilt. In Folge 2 von Radgeschichten geht es dann mit den gesellschaftlichen Auswirkungen des Fahrrads weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Fahrt.